little Saigon. It wasn't bad. I had a color TV and liquor stores catty-corner to each other at the end of the block. After a couple of days, the old Chinaman at Al's Liquor in Delhi let me get my own ice. He said, help yourself. I can tell a gentleman when I see one. Sie hatten Alben in Hollywood gemacht, in Memphis, Tennessee, in Sam Phillips Recording Services, dem Nachfolger der Sun Studios, in Nashville, Tennessee, hatten mit Al Cooper zusammengearbeitet. Für alle Jungen und Unerfahrenen unter uns, das war der, der 1965 auf Bob Dylans Highway 61 Revisited Orgel gespielt und bei dem Song Like a Rolling Stone die Idee mit diesem Intro hatte. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say, dann hatten sie mal einen Willie Nelson Song aufgenommen. She ain't it funny how time slips away. Und es war ja wirklich so, dass die Zeit dahin ging. Und 1994 war mit Green and Red Schluss. We're unpredictable, we're erratic, we're inconsistent, and these are the things that make us interesting. Wir waren, meint Chuck Prophet, wir waren unberechenbar, wir waren sprunghaft und wir waren unbeständig. Und das hat uns interessant gemacht.